Ich hoffe, es hat niemand gebettnässt in der Runde. Weiter geht es mit Arthur Buchholz von Infrarot Medien zu Gast auf Radio Marabu und Tino Eisbrenner. Ich lebe schon lange in MacPom, bin diesem Groß-Berlin entkommen und mein Ost-Berlin ersoff in gutem Geld. Nicht nur Häuser, Parks und Straßen, auch die Menschen, sie vergaßen jenen anderen Blick aufs Leben und die Welt. Und die Zeit dreht sich im Kreis, wieder 20er und wer weiß, ob wir 33 überhaupt erleben. Vor dem Rathaus in MacPom steht ein SUV und vorn in der Scheibe sehe ich Hakenkreuze kleben. Und ich denk, diese Idioten ist doch eigentlich verboten, wie das Pionier-Emblem und FDJ. Doch die Herkunft der Maschine ist die liebe Ukraine und so ein kleines Hakenkreuz, nein, oh mein Gott. Nein, ich will das nicht vertiefen, da weckt man Hunde, die nur schliefen. Und wer kommt schon gerne selber auf den Hund? Dies ist das Land ohne Gewissen. Jeder weiß, er wird beschissen, aber keiner will der Sache auf den Grund. Bloß nicht der Sache auf den Grund, mitgefangen, mitgehangen. Bloß nicht das Kind gleich mit dem Bade ausgekippt. Kann sich doch jeder mal verwählen, bloß nicht der Sache auf den Grund. Wer aus der Herde tanzt, den weiß der Hund. Ich werd langsam farbenblind, ich seh schwarz, wo grüne sind. Und wo rote sind, da sagt man mir, sei braun. Und die Braunen geben sich gelb und die Gelben nehmen noch blau. Und ein Blinder sieht, hier kann man keinem trauen. Ich such mein Ideal, die alten Bücher im Regal, fang ich nach und nach zu lesen wieder an. Und ich lerne nochmal neu bei Neruda und Tolstoi und wie der Stahl gehärtet werden kann. In den Straßen fremder Städte steh ich neuerdings vor Schränken alter Bücher zum Vertauschen und Verschenken. Alle vier Bände stiller Don. Denk, das kommt davon, den ich gelesen, aber Staatsgeschick gelenken. Die Kinder sind erwachsen und ich versteh nicht diese Faxen mit dem Gendern und dem 50. Geschlecht. Vielleicht ihr Weg zu rebellieren, vielleicht mein Weg zu nivellieren, aber Goethe lasst in Ruhe und auch den Brecht. Der ging der Sache auf den Grund, mit Gefangenen mitgehangen, der hat das Kind gleich mit dem Bade ausgekippt. Recht hat gewusst, hier musst du wählen und ging der Sache auf den Grund. Drum heißt es heute wieder, Brecht hat Recht. Und was nun heißt das in MacPom, hab meinen Lebensweg genommen und ich kenn die Düfte hinterm Horizont. Meine Heimat ging verloren, denn das mit dem Neugeboren hat sie generell nur materiell gekonnt. Ja, da sind noch hin und wieder alte Freunde, alte Lieder, nur das eigene Lied, ne weggetretene Katze. Ihr weicher Pelz so oft zerrissen, mal gekratzt, sogar gebissen, die Spur jedoch so groß wie Bärentatze. Bloß nicht der Sache auf den Grund, mitgefangen, mitgehangen, bloß nicht das Kind gleich mit dem Bade ausgekippt. Kann sich doch jeder mal verwählen, bloß nicht der Sache auf den Grund. Wer aus der Herde tanzt, den beißt der Hund. Lässt zynisch grüßen, noch mehr Waffen, die gut schießen, doch immer mehr Theater seh ich schließen. Es stimmt die Lebenspoesie in dieser Glanzdemokratie und scheinbar heißt der Plan, das zu genießen. Der Sprechgesang des Dylan Bob bei Tino Eisbrenner, Dylan selbst, aber jetzt ukrainischer Reaktionär. John is in the basement, mixing up the medicine. I'm on the pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, bad job laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes fleet-foot, face full of black soot, talking at your heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man, he said he must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jailed, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't rip. 20 years of schooling and it put you on a day shift. Look out, kid, to keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandals took the handle. Werden wir mal schnell wieder kritisch, El Aleman, freier Wille. Freien Willen euch, dem Mensch und manchem Tiere. Das Tier im Mensch, es zeigt sich oft schon auf dem Wahlpapiere. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und nicht besonders helle. Er macht sein Kreuz wie jedes Mal an der gewohnten Stelle. Er macht sein Kreuz wie jedes Mal an der gewohnten Stelle. Ein Aufmarsch der Regierung soll die alte Herrschaft schützen. Doch mit Hass und Diffamierung wird's dem Gegner nützen. Scharfe Blöken, lauten Chor, die Esel sollt ihr wählen. Der Fuchs bestätigt als Sponsor, auf Esel könnt ihr zählen. Der Fuchs bestätigt als Sponsor, auf Esel könnt ihr zählen. Der Wolf will nach der Wahl nur noch vegan denieren. So darf er jetzt schon ganz legal im Hühnerstall logieren. Der Esel fühlt sich längst als Ross, die Puten wie die Schwäne. Die Tiere wären alle gleich, so gackern bunte Hähne. Die Tiere wären alle gleich, so gackern bunte Hähne. Geht hin und wählet aus, noch könnt ihr frei entscheiden. Doch jammert später nicht herum und klagt mir eure Leiden. Den freien Willen gab man euch, ihr könnt die Freiheit wählen. Oder lasst euch weiterhin als Herdentiere quälen. Oder lasst euch weiterhin als Herdentiere quälen. 30 Minuten nonstop, 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Call us what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark. When you met my friends, didn't even try with them. I should have known it then that you were jealous and possessive. So manipulated. I'm favorite game is chess. Who would ever guess? Playing with the pieces in my chest. Now he's on the screen, I'm saying don't leave. You saw that line from me, cause you're just jealous and possessive. So manipulating. I said I never wanna see your face. I mean, I couldn't wait to see it again. We were toxic. It's even when I said it was over, you hurt. Baby, can you pull me in close? Do you hurt? Falling out of stay in my head. We were toxic till the end. And we were toxic till the end. And Radio. Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Retrocard.

my son is some rich. I pull that gun off the hip. Pockets on 22 clip. I break a heart, come I go so. Put on a shirt, get put on a blick. Feel like a stain, get fatty to lick. I had to tell her that ever since I was a dick, no, I was a shit. She singing my songs, she wanna die lit. Tryna get hit, hot like a bait. Deposit it, beat. Positive check, smile on my face. Ain't feeling shit. Come and get checked, ice on my neck. I roll a wrist, she in the sky. Hell of a cat, push out the church. Falling in pets, yeah, I spin it in Paris. That's for these hoes, they finna flop. Just for fun, it's all they bop. I'm just finna hit, I'm feeling him. I'm rustin' it all on my viewers. I feel like the rock. Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Exotatic all over her body, oh. Shit is swallowed, rolling, I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. Oh no, you should let her go, she wanna be it. Zwei aktuelle Nummern von The Weeknd. Wir hatten Members of Mayday, wir hatten Britney Spears und Toxic, auch Rose. In die Stunde mit Tino Eisbrenner, Bob Dylan und El Alemán. Und weiter geht es jetzt mit Arthur Buchholz, wem das eben so viel Dance war. Das wird gleich aus dem Fleisch herausgeschnitten, verrate ich euch. Radio Marabu. Alternative Music. Weiter geht's mit Arthur Buchholz von Infrarot hier bei uns. Genau. Jetzt, ja. Erklär mal, was ist Infrarot? Infrarot ist eine Art und Weise, die Welt zu sehen. Und zwar, wenn man sich die Infrarotbrille aufsetzt, dann sieht man Dinge, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Und das ist ja ein bisschen, sage ich jetzt mal, unser metaphorischer Anspruch, dass man, wenn man sich die politische Landschaft und das politische Geschehen heutzutage anschaut, vom Großen bis zum kleinen Deutschen, dann sieht man, eben mit Infrarot sieht man durch die Dinge durch oder die Dinge anders, und das wollen wir den Leuten gerne nahebringen. Es gibt ja das wöchentliche Format mit Jens Zimmer, ja, legendär. Legendär. Dann aber auch dein Narrativschlaf, der, wenn es gut läuft, wöchentlich kommt. Yes. Was gibt es da? Also da gibt es im Prinzip eine humoristische Wiedererwärmung aller Themen, die wir im Podcast schon bearbeitet haben. Nein, Quatsch. Also dann da kann man mal so ein bisschen den Spaßvogel wieder rausholen und sich so auch einfach mal so kollektiv, fasse ich mir dann mit meinen Zuschauern dann einfach an den Kopf, was für Themen denn so manchmal besprochen werden und was für Reaktionen es mittlerweile auch in der Medienlandschaft gibt. Das ist das ist halt, geht auf keine Kuhhaut mehr. Also wo sich das hinentwickelt in Deutschland, das war, selbst als ich noch bei RT angefangen habe 2017, das ist jetzt ja auch schon 7 Jahre her, war es noch nicht so schlimm. Aber Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer und man dokumentiert das auch so ein bisschen. Man ist so ein bisschen Chronist. Das auf jeden Fall. Du bist in deinen Formaten, du hast ja schon gesagt, lustig, manchmal auch durchgeknallt. Ich habe dich kennengelernt bei einer Friedenskonferenz, die habt ihr hier ausgerichtet von Dieter Dehm. Da sind wir in seiner Friedensnetzwerkgruppe irgendwie verbunden und habe dich dann auch als sehr ernsthaften, ruhigen und auch zuhörenden Menschen kennengelernt. Ist das so ein bisschen, das Durchgeknallte, so ein bisschen wie so eine Rolle, in die du reinspringst, um auch Spaß zu machen? Ja, ich würde auch sagen, ja. Also zu Hause rede ich dann gar nicht so viel. Machst du keine Witze? Man sagt ja auch von Steve Martin, der hätte zu Hause auch nie gelacht oder so. Ja. Der war überhaupt nicht komisch. Der war auch wirklich gar kein lustiger Mensch. Aber das stimmt. Nö, also ich bin schon ein entspannter Typ. Aber ich rede dann halt auch einfach nicht so viel. Also das ist so ein Ventil, klar, das man nutzt. Und ich bin auch echt total froh, dass ich das habe. Weil zu einem geregelten Arbeiten wäre ich nicht in der Lage. Muss ich jetzt einfach mal so selbst reflektierend feststellen. Und es ist ein bisschen auch so eine Person, ja, eine Persona im antiken Theatersinn. Man setzt sich eine Maske auf, durch die man redet, ja. Dann werden wir jetzt die Ansage zum nächsten Titel erleben. Den hatten wir jetzt schon beinahe gespielt. Jetzt kommen wir. Aber Nile, dann mach mal im Metal-Stil. Vielleicht das Mikrofon noch ein bisschen weiter weg. Nein, es ist wirklich eine ganz tolle Band. Ich will das einfach nur mal sagen. Da bin ich aus Versehen drauf gekommen. Ich habe mir letztes Mal so einen Drummer angeguckt, Dirk Verbeuren aus Belgien, und habe gedacht, dass er bei Nile spielt, tat er aber gar nicht, weil er nämlich Aushilfsdrummer auf jeden Fall Drummer bei Megadeth ist. Und da dachte ich, der spielt doch bei Nile, hat er aber gar nicht, aber Nile fand ich trotzdem gut und deswegen gibt's die jetzt aufs Ohr. Zieht's euch rein. Eyes with Das waren Nile. Frage, was möchtest du mit Infrarot, mit deiner Arbeit erreichen? Was wäre so das Ideale, was du glaubst, erreichen zu können? Gute Frage. Aufklärung ist immer ein ganz wichtiger Punkt in dieser Sache. Ich denke, es läuft vieles falsch im Politikbetrieb, es läuft vieles gefährlich falsch, auch in Deutschland, und unabhängig davon, wo man jetzt politisch steht, denke ich, kann man das thematisieren und auch debattieren, und das ist neben der Aufklärung eben auch ein zweiter Punkt, der meiner Meinung nach wichtig ist, also die Debatte am Laufen zu halten und Gegenargumente in Stellung zu bringen für den aktuellen Kurs, würde ich jetzt mal sagen, einer, und jetzt kommt meine persönliche Wirkung da auch rein, einer Einheitspolitik, die von allen Parteien bis auf einer, könnte man sagen, oder vielleicht anderthalb, so durchgezogen wird, die sich eigentlich gar nicht mehr großartig unterscheiden. Und das ist, denke ich mal, nicht gut. Das ist nicht gut für den Diskurs, für den politischen Diskurs. Und da versuchen wir unseren Teil beizutragen. Aber es gibt eben auch noch viele, viele andere alternative Medien. Und es ist sehr, sehr gut, dass es die gibt. Und die müssen größer werden. Was meinst du, wie ist der Erfolg so? Ich würde sagen, angesichts dessen, dass wo wir herkommen, ist der durchaus angemessen. Ja, ist der durchaus angemessen. Aber es gibt Kanäle, die erfolgreicher sind als wir. Es gibt Kanäle, die kleiner sind als wir. Und ich finde, alle haben sie ihre Berechtigung, hier zu sein. Und sie bringen alle ihre eigene Farbe und ihren eigenen Sound mit rein. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und Und ich wünsche mir, ich glaube, das wünscht sich jeder, mehr Vernetzung und mehr Zusammenarbeit. Aber letztendlich muss man auch immer wieder konstatieren, es ist viel Arbeit und am Ende der Woche bleibt halt einfach nicht so viel Zeit übrig, um sich dann noch irgendwie zu netzwerken. Und das ist halt auch irgendwie so. Aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass man die Hand nicht ausstreckt. Gibt es denn Kollegen, die du besonders schätzt im alternativen Medienspektrum? Also du kannst natürlich jetzt auch ZDF nennen, aber... Alternativ, ich muss sagen, manche Arte-Dokus sind tatsächlich echt ganz gut. Also da rutscht denen tatsächlich so ein bisschen immer was durch die Zensur durch, die wirklich sehr, sehr tauglich ist. Vielleicht auch, wenn es aus Frankreichs Haus kommt, weil dort ist das etwas differenzierter. Auch Holland und Belgien sind differenzierter. In der Tat. Also gerade die Franzosen haben da vielleicht noch ein bisschen mehr Spielraum, als es hier in Deutschland ist. Hier ist das Meinungsfenster ja schon sehr, sehr eng. Und ich liebe nur Wieso, gute Jungs, kann man auch einfach nur lieben. Und da gibt es auch diesen neuen Kanal mit diesem Rückblick vor, ich glaube, ätzend hieß der. Die sind recht neu am Start. Deren YouTube-Kanal wurde jetzt aber auch schon weggemeldet. Eine Kollegin vom Röper, glaube ich, auch. Ne? Ach, echt, die, ja, doch. Die hatte mal Vertretung von Dominik Reichert gemacht in 2, 3 Ausgaben vom Antispiegel. Da ist sie mir aufgefallen. Ach. Da kommt das wahrscheinlich aus dem... Ach, Thema. Daher kommt diese, das. Diese mit den vielen Tattoos, nicht wahr? Also, diese mit den bunten Haaren. Ja, ne? Ja, genau. Die Mia, ja. Ja. Und und die ist auf jeden Fall auch total fresh so. Und ansonsten, Leute, also ihr wisst, wer ihr seid da draußen. Und es gibt ja auch mittlerweile echt so viele Medien alternativer Art, dass man sie auch gar nicht, teilweise auch gar nicht mehr... Ich finde zum Teil auch sehr interessant, Michael Lüders zum Beispiel. Da habe ich gestern mit Schrecken gesehen, dass er einen neuen Beitrag hat. Und ich habe in der Regel seine Beiträge in Kurzform dann so schnell es geht herausgebracht. Das geht jetzt gerade nicht, weil ich gerade in Berlin ein paar Tage unterwegs bin. Aber das ist ja nun auch einer aus dieser Zwischenwelt, der jetzt eigentlich ja nicht zum alternativen Medienspektrum gehört, aber mittlerweile so weit an den Rand gedrängt ist, dass er da ja fast schon mit dazugehört. Ist es eigentlich möglich, solche Leute zu Interviews zu kriegen? Ich glaube, er war jetzt bei Preradovic, die hat es jetzt geschafft. Man muss ja auch vielleicht ein bisschen dickere Bretter bohren. Aber in der Regel kommt man dann doch an diese Leute dann auch ran, ne? Klar, ja. Aber es ist natürlich auch immer davon abhängig, also wer man gerade ist, wie groß man gerade ist. Also da gilt auch so ein bisschen so diese allgemeine Ökonomie der Kanäle. Ja, was ich ganz interessant finde, weil passt Ökonomie dazu, sehr, sehr tätig in diesem Segment, und zwar mit riesigen Zahlen, sind auch unsere Goldmünzenhändler. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja. Also, da staune ich manchmal drüber, ne? weil alle regen sich auf über Paul Brandenburg, aber der ist ja im Prinzip jetzt so erfolgreich dann im Vergleich zu diesen Herrschaften ja auch nicht. Da müssten sich ja unter, vor allem unter ostdeutschen Kleiderschränken ganze Wände biegen unter Goldmünzen, wenn das so erfolgreich ist. Ja, ja, allerdings. Ne? Also ich weiß, ich finde das aber auch interessant. Deren Motivation ist ja letztendlich... Eine andere, ja. Ja, ist eine andere, aber ich finde, sie tun halt auch wirklich, sie tun halt ja auch einen interessanten Beitrag oder sie geben ja auch einen interessanten Beitrag zu dieser Sache. Ne? Also sich auch zu bilden halt auch. Ne? Wir werden ja im letzten Teil unseres Gesprächs dann noch ein bisschen so auf die einzelnen Sachen kommen, die aktuell brennen, auf die einzelnen direkten Themen. Und ich staune dann doch immer wieder, wie auch Sachen aus verschiedenen Szenen dann doch zu ähnlichen Grunderkenntnissen kommen. Ich weiß, ein Familienmitglied, der schon auf die 90 zugeht, der schaut immer so die neue Zeit-TV. Das sind, ich glaube, Evangeliken oder evangelistische Leute, die aber die Kirche ablehnen. Also die hassen oder katholisch vielleicht sogar, aber die lehnen die Kirche als Institution ab und machen da so eine, ich will es jetzt nicht Sektenfernsehen nennen, aber läuft sogar auf Satellit. Also auch unbemerkt vor sich hin. Oha. Und wenn die über politische Themen sprechen, kommen die schon auch zu den Erkenntnissen. Und das ist insofern ganz interessant von verschiedenen Seiten, wie man rangehen kann. Frage, bist du Aktivist, Journalist oder Propagandist? Ich finde, das wechselt von Minute zu Minute. Nee. würde mich doch ganz gerne als Journalist betrachten, aber... ja, aber im Podcast, wir sprechen da ein bisschen lockerer drüber. Da würde ich sogar fast schon sagen, da bin ich auch fast privat da. Mhm. Und eben im Narrativschlaf. Da mache ich es wirklich für den Spaß. Ja. Da bin ich, was bin ich denn dann? Ja. Aber Propagandist? Wer ist denn eigentlich Propagandist? Das ist ein schönes Wort, finde ich. Ja. Ja, das ist wirklich, da muss man sich mal wirklich, also wer kommt denn überhaupt in Betracht, Propagandist zu sein? Er müsste natürlich bezahlt werden von einer Quelle und dann, aber auch konsistent dann für diese Quelle trommeln? Oh nö. Aber da kenne ich andere, die propagandistisch unterwegs sind. Tatsächlich. Ja. Ich ahne, an welche Leute du denkst. Aber ja. Wie sehr nehmen dich die Themen dann doch, du hast ja gerade privat gesagt, wie sehr nehmen dich die Themen dann doch mit? Schon, ja. Schon. Also nach 7 Jahren dieser Arbeit, ich glaube, seit 2020 ist es anstrengender geworden. Alles es, so. Ja. Also die Lebensqualität, würde ich sagen, hat sich nicht verbessert. Nee, hat sich durchgehend. Nee, ich weiß auch nicht. Also wir haben dieses Gespräch tatsächlich auch öfter jetzt so in der Redaktion und überhaupt mit anderen Leuten, also dass es immer anstrengender wird. Mhm. Ja. Also ob das jetzt an der persönlichen Disposition liegt, dass man, ich sag's mal mit einem Wort, so ein bisschen ausgelaugt ist jetzt, oder ob es tatsächlich so der Einfluss dieser Nachrichten im Übermaß ist. Ne? Ja. Man hat ja schon ein bisschen das Gefühl, okay, es bricht gerade irgendwie von allen Seiten. Jede Woche ein neues Thema, wo neues du dich Thema, abspritzen kannst, eine Stunde. Ja, ja, das ja, ist fürchterlich. Ja. Ja. Manchmal mit bei dir im Studio Hundi, heute nicht, aber nee. Ihm geht's gut. Können wir ihn grüßen von hier? Ja, klar. Dann spielen wir ihm noch ein Lied. Ja, dann mach ich mal jetzt den nächsten Titel. Das ist Pantera, die kenne ich sogar auch. Mensch, aus der Jugend. Aus der Jugend, ne? Mann, ja, das war tatsächlich auch meine Jugend, ja. Also war ich ein Riesenfan. Wenn ich sowas im Radio manchmal gespielt habe, in meiner Oldie-Sendung durften sich die Leute ja Musik wünschen. Aha. Ich habe gesagt, ich begrüße jetzt alle Headbangerinnen und Headbanger. Geil, ja. Den wollen wir jetzt nehmen. Ja, geht aber heute nicht mehr, weil sonst einfach der Hals für eine halbe Woche schief hängt. Also man wird älter, ne? Das ist leider wirklich wahr. Und also das ist ein tolles Lied, das ist auch eher ein Spätwerk. Revolution is my name, wirklich auch sehr groovy, fand ich immer sehr geil. Gitarrist und Drummer, beide Brüder sind ja jetzt mittlerweile verstorben, aber ist trotzdem immer noch super Band. Nehmt es jetzt mit, niemand schützt euch vor dem Tinnitus. Bläh. Because of my age, showing my eyes open with two more escapes. I can't. Night, Backyard Babies und die 69s. Ja, 69, Klassiker von Blondie, Call Me, und hier sind sie selbst, Blondie Rapture. side, DJ spinning, I said in my mind. Flash is fast, flash is cool, Francois, c'est pas flash, ain't no duke, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car, and drive real far, and you drive all night, and then you see a light, and it comes right down, and lands on the ground, and out comes a man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, and he shoots you dead, and he eats your head, and then you're in the man from Mars. You go out at night, cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subaru, and you don't stop, you keep on eating cars. Then, when there's no more cars, you go out at night and eat up bars where the people meet. Face to face, dance cheek to cheek, one to one, man to man, dance toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall, he's gonna eat them all. Rapture, cars, and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah!